Zum Tod von Kang Suk-ju, Mitglied des Stuttgarter der Partei der Arbeit Koreas und Abgeordneten der obersten Volksversammlung der DVJK, besuchten die Mitarbeiter der Partei, Militär- und Marktorgane, Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen sowie die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten am 21. Mai den Katafalk des Verstorbenen und bekundeten ihr Beileid.